Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Fälschungen. Im Radio diskutierten ein paar Schreihälse darüber, wie man die Drogensüchtigen am besten loswerden konnte. Die Leute stritten über Statistiken und Modelle. Und ein politisierender Dummkopf verlangte Internierungen und drakonische Strafen. Es war zum Heulen. Ich stellte das Ding ab und wartete auf meinen neuen Klienten, der sein Kommen telefonisch angekündigt hatte. Er sah aus wie einer, der gegen eine entsprechende Provision alles verkaufte und der auch dem besessensten Vegetarier ein Steak andrehen würde. Funktioniert die noch? Von was reden Sie? Diese Schreibmaschine. Ziemlich altes Modell. Ach die. Keine Ahnung, ob die noch schreibt. Ich benutze sie als Briefbeschwerer. Hat manchmal ziemlich viel Zugluft in meinem Büro. Vielleicht kann ich Ihnen einen Käufer vermitteln. Handeln Sie wirklich mit allem? Wenn es etwas einbringt, ja. Natürlich nur seriöse Sachen. Weshalb handelt eigentlich niemand mit zurückgetretenen Politikern? Ausgerechnet dann, wenn sie am billigsten zu haben sind, will sie niemand. Ist doch seltsam, oder? In Ihrem Metier gibt es sicherlich auch Dinge, die Sie nicht machen, auch wenn sie lukrativ sind, oder? Solche Sachen werden mir leider gar nie angeboten. Wissen Sie, Herr Berger, ich glaube, in seinem Leben sollte man entweder einmal eine Million besessen haben oder einmal eine Million abgelehnt haben. Noch besser ist es natürlich, wenn man schon eine Million besitzt und dann eine weitere ablehnt. Vielleicht wäre das dann so etwas wie vollkommenes Glück. Tja, also ich kann Ihnen leider keine Million anbieten. Dafür einen Fall von Freiheitsberaubung. Mein Nachbar hält einen Mann in seinem Keller gefangen. Tatsächlich? Hat man bei uns die Gefängnisse privatisiert? Nein, der Mann wird gegen seinen Willen festgehalten. Das ist bei Gefangenen so üblich. Ich höre nachts manchmal seine Schreie. Ja, unternehmen Sie etwas. Ich möchte nicht, dass dem Mann noch etwas geschieht. Und was sagt die Polizei dazu? Die Polizei? Die kommt doch erst, wenn Blut fließt. Also wissen Sie, dieser Mann passt nicht in unser Quartier. Er ist griesgrämig, ungepflegt und er grüßt nicht, wenn man an seinem Haus vorbeijoggt. Und am 1. August hat er nicht mal ein kleines Schweizer Fähnchen im Garten. Ja, nicht mal das. Stellen Sie sich vor, letztes Jahr hat er laut geschnarcht, als wir unser Feuerwerk im Quartier abbrannten. Geschnarcht bei offenem Fenster an unserem Nationalfeiertag. Na, also kein Wunder, dass er jetzt kriminell geworden ist, dieser Flegel. Er erzählte mir noch einige Details aus den gut nachbarschaftlichen Schnüffeleien. Ich hörte nicht zu, nickte aber manchmal und grunzte vor mich hin. Mein Klient gehörte zu der Sorte von Einheimischen, die glauben, dass das richtige Duschgel am Morgen schon Garant dafür ist, dass man eines Tages in den Himmel kommt. Leute wie er werden mit der Gewissheit geboren, dass es für jede offene Frage im Leben eine ziemlich geschlossene Antwort gibt, aus der kein freier Gedanke mehr entrinnen kann. Ich besuchte den Mann, der am Nationalfeiertag schnarchte. Er hieß tatsächlich Flegel. Ich lachte, klingelte und wartete. Flegel schaute mich aus riesigen Augen an. Gefangen? Wir sind doch alle gefangen in unseren Gedankengebäuden. Tu das, lass das. Kümmere dich, rühr das nicht an. Ein Leben lang. Wissen Sie, wie der perfekte Staatsbürger aussieht? Er hat ein breites Hinterteil, in das er sich treten lässt, und einen schmalen Rumpf, der sich gut biegen lässt, und ein Gehirn, das gerade groß genug ist, um sich die Produkte in den Werbespots zu merken. Kann ich mich mal in Ihrem Haus umsehen? Ja, Sie könnten, aber Sie dürfen nicht. In mein Haus lasse ich nur Freunde, Frauen und die Polizei. Und wenn eines Tages eine Person auftaucht, die all das auf sich vereinigt, dann weiß ich, dass es Zeit für mich geworden ist, abzutreten. Sie könnten es sich und mir einfacher machen. Ich habe gehört, dass man in Ihrem Haus manchmal Schreie hört. Und ob. Aber ist es nicht entsetzlich, dass heute kaum noch geschrien wird? Ich meine die Schreie der Lust, des Entzückens. Wo hört man sie noch? Im Kino. Pervertiert zu einem Second-Hand-Vergnügen der Stummen. Natürlich wird in meinem Haus manchmal geschrien. Aber ist es nicht fürchterlich, dass man bei uns nur noch schreien darf, wenn man Schmerzen hat? Hm? Ja, darüber sollten Sie einmal nachdenken, guter Mann. Er verschwand wieder in seinem Haus und ich dachte ein wenig nach. Es war ein heißer Frühlingstag und die Gegend war ideal für einen kleinen Spaziergang. Doch ehe ich mich entspannt auf den Weg machen konnte, sah ich den Mann, der gerade von einem Baum kletterte. Er hatte ein Fernglas um den Hals. Ich ging auf ihn zu. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit 50 immer noch solchen Unsinn machen muss, hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Arbeiten Sie bei der Vogelschutzwarte oder beobachten Sie mit dem Fernglas das Waldsterben? Augsburger ist mein Name, ein Privatdetektiv. Da schau her, ein Kollege, der hoch hinaus will. Maloney ist mein Name. Ich habe Sie beobachtet, Maloney. Aha. Und was ist Ihnen dabei aufgefallen? Dass mein Anzug schlecht sitzt? Das auch. Sie haben mit Flegel gesprochen. Toll, wie Sie das beobachtet haben. Und? Wie sieht der Herr von oben betrachtet aus? Ich schlage vor, wir legen unsere Karten auf den Tisch. Ich habe bloß eine Kreditkarte und die ist nicht viel wert. Ich habe den Auftrag, Flegel zu beschatten. Und das nimmt Sie so in Anspruch, dass Sie bereits unangenehm riechen. Riechen Sie es auch? Mir wird fast übel. Ist das ein Komposthaufen? Scheint eher aus dem Wagen hier zu kommen. Vielleicht sollten wir mal einen Blick in den Kofferraum werfen. Das ist entsetzlich. Schauen Sie, Maloney, eine Leiche. Finger weg, Kollege. Überlassen Sie das der Polizei. Die hat dafür ausgebildete Leute mit Handschuhen. Das ist etwas, was mich an unserem Beruf wirklich stört. Ich mag keine Toten, ich mag auch keine Mörder und überhaupt keine Verbrecher. Ja, eigentlich mag ich auch keine Klienten. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich nur wirklich etwas gerne im Leben. Vanilleeis. Aber das ist leider kein Beruf, von dem man leben kann. Da hatte er natürlich recht. Ich drückte mit meinem Ellbogen den Deckel des Kofferraums wieder zu und ging einige Schritte weg. Es war ganz ruhig in der Gegend. Ein friedlicher Ort in einer friedlichen Stadt. Fehlte bloß noch, dass ein Stadtrat im Jogginganzug vorbeihüpfte und uns ein Wahlversprechen abgab. Es gibt schließlich Tage, an denen einem nichts erspart bleibt. Es verging ein Tag, ohne dass ich wusste, wer der Mann war, den ich tot im Kofferraum gesehen hatte. Mein Klient rief mich ab und zu an und behauptete, dass der Tote jener Mann gewesen sei, den sein Nachbar gefangen gehalten hatte. Ich ging schließlich aufs Polizeipräsidium, um Klarheit zu erlangen. Stoll hieß der Mann. Ein Lehrer. Schlecht, ganz schlecht. Hat er vielleicht auch noch Bücher geschrieben? Nein, aber er war in Behandlung. Das erstaunt mich nicht. Ein Kleptomane, Maloney. Klaute ständig etwas. Wurde vom Unterricht suspendiert, weil er seinen Kollegen immer wieder etwas aus den Jacken geklaut hat. Üble Sache. Und was hatte der Mann in der Gegend verloren? Das wissen wir noch nicht. Er lag übrigens in seinem eigenen Wagen. Genickbruch. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, Maloney. Na? Wollen Sie mir nicht mitteilen, was Sie gestern am Leichenfundort getrieben haben? Zusammen mit diesem, wie ist er doch gleich? Ein Kollege, nicht wahr, Maloney? Wir kriegen das schon raus, Maloney. Darauf können Sie Gift nehmen, Maloney. Soll ich Ihnen ein Rezept ausstellen lassen? Er grinste diabolisch. Ich hatte dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Ich benötigte eine Stunde, bis ich wusste, wo der tote Lehrer in Therapie gewesen war. Sie war eine nette Frau, die dank viel Freud einigermaßen jung geblieben war. Darüber darf ich eigentlich keine Auskunft geben. Interessiert es Sie nicht, wer Ihren Patienten ermordet hat? Natürlich interessiert mich das. Haben Sie Anhaltspunkte oder bluffen Sie nur? Ein guter Bluff ist manchmal besser als jeder Anhaltspunkt. Wissen Sie, ich sammle Informationen und versuche aus all den Informationen eine brauchbare Nachricht zu basteln. Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Ich glaube nicht, dass der Mord etwas mit seiner Krankheit zu tun hat. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vorgestern Abend. Er war noch mit einem Mann verabredet, der mit Uhren handelte. Ich ging zurück in mein Büro. Mein Kollege Augsburger erwartete mich bereits. Er grinste, als er meinen alten Schreibtisch sah. Ich machte eine Grimasse und setzte mich. Ich gebe das Versteckspiel auf, Maloney. Ich arbeite für einen jungen Kunstmaler. Er möchte, dass ich diesen Flegel beschatte. Der Maler glaubt, dass dieser Flegel seine Bilder fälscht und teuer verkauft. Ist Flegel auch Kunst, Maler? Ja. Flegel ist ein Genie, ein Fälscher. Er fälscht alles und verdient eine Menge Geld damit. Bilder, Unterschriften, Dokumente, Tagebücher. Was Sie wollen. Auch Ausweispapiere. Er hat schon zweimal gesessen. Heute hat er illegale Jobs nicht mehr nötig. Die Leute reißen sich um seine Fälschungen. Und Ihr Klient hält Flegel für einen Gauner? Mein Klient leidet an Verfolgungswahn, wenn Sie mich fragen. Der ist völlig unbekannt und verkauft meines Wissens praktisch keine Bilder. Flegel wäre übergeschnappt, wenn er diese Bilder fälschen würde. Ich wusste nicht so recht, was ich mit diesen Informationen anfangen sollte. Er gab mir die Adresse des jungen Künstlers. Ich besuchte ihn. Sein Atelier roch nach Farbe und Schweißfüßen. Wie jedes verkannte Genie gab er sich Mühe, möglichst naturgetreu wie ein Künstler auszusehen. Sind Sie Galerist? Nein, ich stelle nur mich selber aus. Täglich geöffnet. Füttern erlaubt. Ich muss arbeiten. Also machen Sie es kurz. Weshalb sollte Flegel Ihre Bilder kopieren? Weil Flegel genau erkannt hat, wie viel Talent in meinen Werken steckt. Tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass man Talent so gut verstecken kann. Mist. Hab ganz vergessen, dass ich noch eine Verabredung habe. Dringend, verstehen Sie? Ich werde eine neue Uhr kaufen. Bin mit einem Händler verabredet. Das war immerhin etwas, das mich aufhorchen ließ. Hatte nicht auch der Lehrer eine Verabredung mit einem Händler gehabt? Ich verabschiedete mich und wartete draußen unauffällig. Der Maler erschien eine halbe Stunde später, stieg auf ein Fahrrad und fuhr weg. Es dauerte eine Weile, bis ich ein Fahrrad für mich gefunden hatte. Zum Glück war der Maler ein langsamer Treter. Ich konnte ihm mühelos folgen. Zu meinem Erstaunen stellte er sein Fahrrad vor dem Haus meines Klienten ab. Als er klingelte, gesellte ich mich zu ihm. Mein Klient öffnete und staunte. Na, haben Sie sich doch noch anders überlegt, Maloney? Von was reden Sie? Na, Ihre alte Schreibmaschine. Bin auch immer interessiert. Das ist nach wie vor ein sehr einseitiges Interesse. Ich schlage deshalb vor, dass wir uns über andere Dinge unterhalten. Zum Beispiel über Uhren. Genau. 500 wollten Sie für die schöne blaue Uhr. Ich will sie. 500? Ja, das war vor 2 Tagen. Der Markt boomt. Die Preise ändern sich täglich. 600, wenn Sie die Uhr sofort kaufen. Heute Abend ist sie vermutlich schon das Doppelte wert. Das ist eine Frechheit. Kaufen Sie die Uhr nicht. Sprechen wir von was anderem. Der Lehrer, der ermordet aufgefunden worden ist, war mit Ihnen verabredet, Berger. Das stimmt doch. Ja, das ist schon möglich. Ich treffe täglich Dutzende von Leuten da. Da hat es sicher manchmal auch einen Lehrer darunter. Also, ich überlege mir das mit der Uhr noch einmal. Muss jetzt gehen. Das war Ihre Schuld, Maloney. Wohl noch nie etwas von Verkaufspsychologie gehört? Während eines Verkaufsgesprächs soll man nicht über Leichen reden, es sei denn, man habe auch Särge im Sortiment. Weshalb haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie den Toten kannten? Dieser Lehrer kam ab und zu mir, das stimmt, aber bin ich deshalb ein Mörder? Haben Sie den Fälscher da drüben auseinandergenommen? Ich bin sicher, dass er es war. Er fälscht alles. Vielleicht fälscht er in seinem Keller heimlich auch Lehrer. Und deshalb musste das Original dran glauben. Der Kerl hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich ließ mich schleunigst von ihm auszahlen. Er wollte mir noch eine neue Uhr andrehen. Ich weigerte mich aber, das Ding in Zahlung zu nehmen. Und so gab er mir schließlich mürrisch einen Scheck. Als ich langsam durch das ruhige Quartier schlenderte, war mir klar, dass mich der tote Lehrer noch eine Weile beschäftigen würde. In meinem Büro hatten sich eine Menge Rechnungen, alte Zeitungen und Staub angesammelt. Ich kehrte alles in der Mitte zusammen und schmiss es dann weg. Danach erhielt ich Besuch von einer Psychologin. Ich habe einen Brief erhalten. Interessant. Und wie gehen Sie damit um? Ich habe ihn selbstverständlich gelesen. Toll. Nachdem wir das nun geklärt haben, können Sie ja wieder gehen. Der Brief ist von Stoll, dem ermordeten Lehrer. Klingt schon besser. Und was wollte er Ihnen mitteilen? Er hatte einen Rückfall. Und deshalb legte er sich in den Kofferraum und brach sich selber das Genick, oder was? Er schreibt, dass er etwas gestohlen hat bei einem Mann und dass er deshalb ein schlechtes Gewissen habe. Dass es ihm miserabel geht. Schreibt er auch, wen er bestohlen hat? Nein. Aber es muss kurz nachdem er bei mir weggegangen ist, geschehen sein. Vielleicht bei diesem Uhrenhändler. Schon wieder wies eine Spur zu meinem ehemaligen Klienten. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn nochmals aufzusuchen. Er ließ mich eine Weile warten. Danach stand er herum und telefonierte dreimal hintereinander auf seinem Mobiltelefon mit irgendwelchen Kunden. Dann endlich hörte er mir zu. Tut mir leid, aber heute ist ein hektischer Tag. Alle wollen was kaufen. Muss wohl an der Sternenkonstellation liegen. Hat der Lehrer bei Ihnen etwas mitlaufen lassen? Haben Sie ihn deshalb umgebracht? Was reden Sie da? Der Fälscher ist der Mörder. Ich habe genau gesehen, wie er heute Morgen ein blutdurchtränktes Tuch aus dem Haus trug. Aha. Und? Hat er es im Garten aufgehängt? Mörder machen immer solche lustigen Dinge, die sie verraten. Ich habe jedenfalls mit dem Mord nichts zu tun. Der Lehrer war bei mir, das stimmt. Aber dann ging er mit dem Maler. Der wollte ihm seine Bilder zeigen. Der Lehrer ging zu dem Maler? Ja. Ja, die beiden haben sich bei mir kennengelernt und haben über Kunst geredet. Das war ganz was Neues. Ging in das Atelier des Malers, traf aber draußen zuerst auf meinen Berufskollegen. Dieser grinste, als er mich sah, und wedelte mit einem Scheck vor meiner Nase. Leute wie diesen Maler mag ich am liebsten. Bescheuert, aber wohlhabend. Das ist genau die richtige Klientel. Trauen Sie ihm einen Mord zu? Ich traue jedem einen Mord zu. Am schlimmsten sind die, die so etwas am weitesten von sich weisen. Wer sind all die Leute, die im Krieg um sich ballen? Jeder, Maloney, jeder. Jeder ist zu einem Mord fähig. Einige wissen es nicht und das sind die gefährlichsten. Was ist dieser Maler für ein Typ? Ein Gescheiterter. Im Leben gescheitert. Hat er immer genug Geld, genug Möglichkeiten und ist erstickt an all diesen Möglichkeiten. Diese Typen möchten nichts anderes als ganz gewöhnliche anderes. Nein, aber das schaffen die nicht. Er möchte als Maler anerkannt werden, ganz einfach, weil er vermutlich nicht mal fähig wäre, mit einiger Ausdauer einem normalen Job nachzugehen. Es gibt Leute, die suchen das Außergewöhnliche, weil sie genau wissen, dass sie im Alltag scheitern. Der Kerl hatte zu viele schlechte Klienten und zu viel schlechten Schnaps in seiner Karriere schlucken müssen. Er ging winkend weg und ich atmete tief durch und überlegte mir eine Strategie. Mir fiel nichts Gescheites ein. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich auf meinen Instinkt verlassen. Wie gefallen Ihnen meine Bilder? Sehen aus wie rostiges Metall. Sie verstehen nicht viel von Kunst, nicht wahr? Was gibt es da zu verstehen? Ihre Bilder sind so saft- und kraftlos wie Sie selber. Was machen Sie da? Lassen Sie die Skulptur, wo sie ist? Ist die wertvoll? Spielt das eine Rolle? Sie gehört mir, das genügt. Ist das die gleiche Skulptur, die auch der Lehrer mitlaufen ließ? Von was reden Sie? Stoll hat seiner Therapeutin einen Brief geschrieben. Darin steht, dass er bei Ihnen etwas gestohlen hat. Also gut, er hat die Skulptur mitlaufen lassen. Ich habe es bemerkt und er gab mir die Skulptur zurück. Wetten, dass das nicht so war. Na und? Es gibt keine Beweise. Wir sind hier unter uns. Sie können ruhig alles zugeben. Sie können mich mal. Ich packte einen Pinsel und bohrte ihn in seine Nase. Der Maler schrie auf und sah entsetzt auf den anderen Pinsel, den ich noch in der Hand hielt. Lassen Sie das! Es tut verdammt weh! Also raus mit der Sprache! Was geschah, nachdem der Lehrer die Skulptur geklaut hatte? Ich war schlecht drauf. Dieser Typ mit den Uhren hat mir den Rest gegeben. Der meistert das Leben mit links. Für den ist doch alles ein Spiel, bei dem er meistens gewinnt. Und dann kam dieser Lehrer zu mir, wollte sich die Bilder anschauen. Die gefielen ihm aber nicht. Ah, er druckste rum, wollte es nicht sagen und ging dann wieder. Da bemerkte ich, dass die Skulptur weg war. Ich ging ihm nach, stellte ihn zur Rede. Ich war wütend, ich haute ihm eine runter. Der Kerl fiel auf die Nase. Ich habe ihn noch ein paar Mal getreten, hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Dann sah ich, dass er tot war. Ich packte ihn in den Kofferraum seines Wagens und fuhr weg und parkierte dann in der Nähe von diesem Bilderfälscher. Dem Mann war nicht mehr groß zu helfen. Ich ließ ihn zurück in seinem Atelier. Er stellte sich 2 Tage später freiwillig der Polizei. Vom Fälscher las ich noch ab und zu etwas in der Zeitung. Mein ehemaliger Klient musste ein halbes Jahr später Privatkonkurs anmelden. Offenbar war er doch nicht ein so begnadeter Verkäufer, wie er selber glaubte. Ich weinte ihm keine Tränen nach.